sai spare le ta mai monai kotto desu chiga o anna ni aishita hito mi o ima shame o awaser kotto mo dekinai no oh no konna ni miru mo ni hawane to fa Make it sleep tough.